Kundgabe 1542. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.07.1940. Vaterworte. Rückkehr ins Vaterhaus. Werdet wie die Kinder, auf das ihr eingehen könnt in mein Reich. Übergebt euch vertrauensvoll eurem Vater im Himmel und lasset ihn sorgen, und seine Liebe wird euch den Erdenweg leicht machen. Und darum ergeht an euch alle die Mahnung, meiner zu gedenken auf allen euren Wegen. Denn nur, wenn ihr mich rufet, kann ich euch beistehen so, dass ihr meine Hilfe erkennt. Und nur dann kann ich eure Sorgen von euch nehmen. Es ist ein weiter Weg, den ihr wandeln musstet und der nun durch das Erdenleben beendet werden soll. Wollt ihr nun am Ende des Weges gänzlich mit mir vereint sein, dann müsset ihr euch zuvor schon meine Gegenwart ersehnen. Ihr müsset wie die Kinder zum Vater verlangen. Ihr müsset meine Nähe begehren von ganzem Herzen. Und es muss euch innerstes Bedürfnis sein, mit mir zu verkehren im Geist und in der Wahrheit. Ihr dürfet nimmer glauben, dass ich unerreichbar bin für eines meiner Erdenkinder. Ihr müsset mit felsenfestem Vertrauen immer und überall meiner liebenden Fürsorge gewärtig sein. Und ihr müsset daher mit jedem Anliegen zu mir kommen, auf dass ich euch meine Vaterliebe angedeihen lassen kann und euch unmündigen Kindlein gleich behüten und umsorgen kann. Denn ihr seid in Wahrheit meine Kinder, nach denen ich Verlangen trage. Ich ersehne eure Rückkehr in das Vaterhaus. Ich lasse nichts fallen, das von mir ist und meinen Geist in sich trägt. Ich lebe und leide mit euch, und ich sehne eure Freiwerdung herbei. Und so ihr mir nun euer Herz entgegenbringt, gebt ihr mir das Recht, die Fesseln von euch zu lösen, denn ihr tragt mir euren Willen an, und dies bedeutet Freiwerdung aus der Gewalt dessen, der euren Abfall von mir verschuldet hat. Und der Moment der Freiwerdung aus seiner Macht ist der Moment der Vereinigung mit mir, denn ich ziehe ein jedes Wesen an mein Herz, das sich aus freiem Willen löset aus dieser Gewalt, das nach mir Verlangen trägt und mich als seinen Gott und Vater anerkennt, auf dass es ewiglich verbleibe in meiner Nähe. Es geht ein Raunen durch alle Welt. Es suchet meine Liebe, alle Wesen zu sich zu lenken. Sie erkennt die willigen Erdenkinder und zieht sie zu sich heran. Denn ich unterweise meine Boten, dass sie denen Kraft vermitteln, die guten Willens sind. Und dieser Kraftstrom belebt sie. Er löst gleichsam die erdgebundenen Wesen und macht sie fähig, die feine Stimme zu vernehmen, die der Ausdruck meiner Liebe zu ihnen ist und die überall da tönet, wo das Herz die Stimme vernehmen und also sich von meiner Liebe durchfluten lassen will. Ich bedenke die meinen unausgesetzt. Ich lasse diesen Strom nicht versiegen, solange sie danach Verlangen tragen. Und ich werde nie und nimmer das gläubige Vertrauen meiner Kinder auf Erden täuschen, indem ich sie ohne Beistand lasse, so sie dessen bedürfen und mich anrufen um Hilfe. Und wer meine Liebe begehret, dessen Herz wird sie empfinden, denn ich werde bei ihm sein und wirken in ihm und durch ihn. Denn dies ist meine Gabe, dass ich erfülle mit Kraft, die sich voll und ganz mir zuwenden, auf dass sie im Erdenleben schon die Wonne der Vereinigung mit mir spüren und nur noch trachten, nach der Erfüllung ihres heißesten Sehnens, mit mir vereinigt zu sein, auf ewig. Amen.